Вам нужно на улицу Герцена? Sie müssen zur Herzenstraße. Да, я правильно иду? Ja, gehe ich da richtig? Нет, вы идете не туда. Nein, Sie gehen falsch. Идите вдоль этой улицы. Gehen Sie diese Straße lang? Потом повернете направо. Dann biegen Sie nach rechts ab. А там первая поперечная улица налево. Da die erste Querstraße links. Это далеко? Ist es weit? Да, порядочно. Ein Stück Weg wird es sein. Тогда я лучше возьму такси. Dann nehme ich lieber ein Taxi. Похоже, пойдет дождь. Es sieht nach Regen aus. Поезжайте на метро. Fahren Sie mit der Metro. Это дешевле. Das ist billiger. Доедете до следующей станции. Sie fahren bis zur nächsten Station. Там перейдите в направлении парк культуры. Dort steigen Sie um Richtung Kulturpark. На библиотеке выйдете. Bei der Bibliothek steigen Sie aus. Улица Герцена совсем рядом. Die Herzenstraße ist gleich in der Nähe.